In der nächsten Nacht schlichen die fünf Freunde in den Weinkeller und legten sich dort auf die Lauer. Sie mussten nicht lange warten, bis sie dumpf hinter dem Regal Schritte hörten. Timmy winselte verhalten, bis George ihm die Schnauze zuhielt. Mit leisem Knarren öffnete sich das Regal und eine Gestalt betrat den Keller. Die Kinder konnten nicht viel erkennen, da der Keller in fast völliger Dunkelheit lag. Aber die Umrisse einer Mönchskutte waren auch in der Dunkelheit zu sehen. Die vier Freunde machten sich auf die Suche und inspizierten jedes Zimmer. Ohne Erfolg. Schließlich begaben sie sich in die Kamera. Komm da! Sie folgen uns nicht. Sie starren uns nur nach. Herr Flint, durch den Nebel kann man kaum noch etwas sehen. Beeilt euch! Nein, bleib stehen! Wir sind von allen guten Geistern verlassen! Seid mal kurz still! Ich glaube, ich weiß jetzt, wie die Leute ins Moor gekommen sind.